Deutschlandfunk, Studiozeit. Wir stellen Ihnen heute den Dichter Eberhard Bächtle vor, der viel zu früh im Alter von 26 Jahren 1986 an Leukämie starb. Christine Nagel und Gerd Bessler haben aus den Mikrogeschichten, die sich in seinem Nachlass fanden und in der Basiliskenpresse erschienen sind, ein Hörstück produziert. Im Anschluss daran würdigt die Herausgeberin Bettina Augustin den jungen Dichter in einem Essay. Die Umgebung der Welt. Musikalische Hörspiele für einen Sprecher, Sänger und kleines Orchester. Zu Geschichten von Eberhard Bächtle. Von Christine Nagel und Gerd Bessler. Die Umgebung der Welt. Die Umgebung der Welt ist quadratisch. Er hatte sich lange überlegt, ob er nicht einen Kreis machen sollte. Aber dann wurde es doch ein Quadrat. Und es war gut. Astronauten berichten nun von einer seltsamen Schraffur, die sie am Ende jeder Umlaufbahn wahrzunehmen meinen. Diese Tatsache hat man lange genug verschwiegen. Wohlweislich, denn was hätte man auf der Welt von diesem Wissen gehabt? Die Rundung der Erde ermöglichte so manche Neuerung. Schifffahrt, Eisenbahn, die Entdeckung der Kontinente, ja, selbst Flugzeuge und Raketen. Auch die Natur kann auf Rundungen nicht verzichten. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Unsere alltägliche Erfahrung bringt uns dergleichen Beispiele zu Genüge. Dennoch, erschreckend viele Dinge sind quadratisch. Und auch ohne sie wäre das menschliche Dasein, wo nicht unmöglich, so doch schwer zu ertragen. Es gibt Würfel. Verkürzen wir jeweils zwei gegenüberliegende Seiten, so ergibt sich daraus die variable Form mannigfacher Gegenstände und Dinge. Häuser, Tische, praktisch verpackte Esswaren, Putzschwämme, Computerspiele und dergleichen mehr, ganz zu schweigen von dem rechtwinkligen Grundriss, der dem überwältigenden Teil des menschlichen Lebens zugrunde liegt. Der Natur all dieser praktischen Formen haftet jedoch ein schrecklicher Aspekt an. Gnadenlose Endlichkeit. Das missratene Märchen. Ja, es war einmal eine Stadt, in der war alles verkehrt. Die Männer trugen lange Röcke, die Frauen einen Bart. Die Frauen mussten oft husten, weil sie die Zigarren falsch rauchten. Die Männer fielen nicht selten auf die Nase, weil sich ihre Arme in den Röcken verheddert hatten. Die Häuser, in denen solche Menschen wohnten, konnten natürlich keine grauen, aus Beton errichteten Klötze sein. Wo wäre sonst das Verkehrte gewesen? Nein, sie waren aus nichts Fragwürdigerem als aus Kartoffelbrei. Und man konnte die Straßen nicht einmal auf Zehenspitzen betreten. An ein wütendes mit der Türe schlagen war in solchen Häusern jedenfalls nicht zu denken. Sie wären augenblicklich zusammengesackt und die Bewohner mussten zur Strafe den Brei essen. Es kam oft genug vor. Jeder gab daher Acht, sich nicht allzu rasch zu bewegen. Die Straßen waren aus feinstem gehobelten Tannenholz, das mit hellbraunem Bienenwachs verfugt einen frischen Geruch nach Wald in den Straßen verbreitete. Tannenlohn! Kartoffelbrei! Kartoffelbrei! Ja! Röcke! Pannenlohn! Ja, wo wäre sonst der Verkehr gewesen? Kartoffelbrei! Nein, sie waren aus nicht fragwürdigem als aus Kartoffelbrei! Autos? Autos gab es keine. In diesen Straßen zogen die Menschen das Gehen vor. Man ging lieber 5 Stunden auf dem Tannenholz, als dass man auch nur 1 Minute in einem Fahrzeug den Sitzmuskel benutzt hätte. Ach, Tannenholz! Ach, Tannenholz! Ach ja, ich es vergesse! Da in dieser Stadt alles verkehrt war, ging man nicht auf den Füßen. Ach ja, ich's vergesse, da in dieser Stadt alles verkehrt war, ging man nicht auf den Füßen, sondern mit den Händen. Sondern mit den Händen. So war das Promenieren auf dem gehobelten und mit Wachs behandelten Holz besonders angenehm. Nun dürfte es niemanden mehr verwundern, wenn ich behaupte, dass die Straßen bei Tag und Nacht mit Scharen von spazierenden Menschen bevölkert waren. Wen hätte es stören können? Man ging auf den Handflächen so leise, dass jeder, der schlafen wollte, dies getrost konnte. Zudem waren in dieser Haltung übles Geschrei und Missbrauch von Alkohol schlecht möglich, und der Brei dämpfte den letzten Rest ungehörigen Lärms. Es war also mucksmäuschenstill. Es war eigentlich zu still, wenn ich es mir recht überlege. Und in all dem hässlichen Brei fühlte man sich trostlos, verloren, wie beerdigt. Es gab ein allgemeines Redeverbot, eine Geräuschpolizei. Wer lachte, dem wurden die Nasenlöcher mit Brei verklebt. Das war abscheulich und grauenhaft. Sogar ein Ministerium für Ruhe und Ordnung hatte man errichtet. Nein, das gefällt mir nicht. Nur schnell ein Ende. Eines Tages geschah etwas Ungewöhnliches. Ein Mensch kam mit klobigen Stiefeln zur Stadt herein. Tram, tram machten die Sohlen und tak, tak, tak, tak, tak polterten die Absätze. Die Füße dieses Menschen waren 2 Meter groß und er trat allen auf die weißen, gut gepflegten Hände. Das gab ein Geschrei. Die Minister hielten sich die Ohren zu. Ruhe, Ruhe, rief der Präsident, der soeben aufgewacht war, vergeblich. Die Menschen purzelten übereinander. Von dem Getöse stürzten die Kartoffelbreihäuser ein. Und so kommt es immer anders, als man denkt. Der dicke Mensch. Ein dicker Mensch war die Sensation auf dem Jahrmarkt. Seine Beine bestanden aus 2 Würfeln und seine Arme aus 2 Streichholzstäbchen. Aber der Rest war so ungeheuer. Er war so ungeheuer, so unermesslich. 2 Elefanten hätten ihn. 2 Elefanten hätten in dem Bauchnabel Platz gefunden und im Magen eine ganze Rinderherde. Und eine ganze Rinderherde. Die Brust glich den großen, durchhängenden Tränensäcken eines zu Erde gestürzten Engels. Der Kopf nebenbei war eine Zipfelmütze mit 2 Knöpfen. 2 Knöpfe. Hermann Unger hieß dieser Mensch. Er fraß alles, was ihm in den Weg kam. Man sagte, sogar kleine Kinder. Das erhöhte seinen Schauwert. Man kam von fern, man bezahlte gerne, um ihn zu sehen. Hermann Unger trank eine Flasche Bier und man schrie Bravo. Hermann Unger fraß ein Stück von einer Landkarte und man applaudierte. Am Ende der Schau schluckte er die ganze Welt und stocherte mit einer glühenden Eisenstange zwischen den Zähnen. Aber da war auch niemand mehr, um ihm zu applaudieren. Die Sage von den abgeschnittenen Ohren. Eine Geschichte, die ich einmal erzählt habe, ging so. Es war einmal ein Mann, der lebte in der Zukunft. Die Zukunft war ein Ort, weit entfernt von der Erde, wo diese erst noch hinkommen muss. Und der Mann hieß Franz Ferdinand Ferdibald. Der hatte eine seltsame Angewohnheit. Er legte sich auf den Rücken und das mitten auf der Straße. Die Städte der Zukunft hatten nämlich außer einem grünen Himmel nichts anderes als eintönige Mauern. Daher lag er oft auf dem Rücken und schaute nach oben. Eines Tages war auch der Himmel zu. Man hat ihn weggeschraubt. Nun konnte sich der Held der Geschichte auch nicht mehr auf den Rücken legen. Eine Geschichte, die ich einmal erzählt habe, ging so. Es war einmal ein Mann, der lebte in der Zukunft. Er legte sich auf den Rücken und das mitten auf der Straße. Die Städte der Zukunft hatten nämlich außer einem grünen Himmel nichts anderes als eintönige Mauern. Die Zukunft war ein Ort weit entfernt von der Erde, wo diese erst noch hinkommen muss. Und der Mann hieß Franz Ferdinand Ferdibald. Der hatte eine seltsame Angewohnheit. Daher lag er oft auf dem Rücken und schaute nach oben. Die Sage von den abgeschnittenen Ohren. Eine Geschichte, die ich einmal erzählt habe, ging so. Es war einmal ein Mann, der lebte in der Zukunft. Die Zukunft war ein Ort weit entfernt von der Erde, wo diese erst noch hinkommen muss. Und der Mann hieß Franz Ferdinand Ferdibald. Der hatte eine seltsame Angewohnheit. Er legte sich auf den Rücken und ist mitten auf der Straße. Eines Tages war auch der Himmel zu und hat ihn weggeschraubt. Nun konnte sich der Held der Geschichte auch nicht mehr auf den Rücken legen. Warum die Geschichte allerdings die Sage von den abgeschnittenen Ohren heißt, ist mir leider entfallen. Da müssen wir alle warten, bis die Erde in die Zukunft rollt. Der ärgerliche Spaziergang. Ein Mann ging im Wald spazieren. Der Wald war dunkel und der Weg nicht viel weniger. Die Bäume standen dicht beisammen und schienen eine Wand zu bilden. Plötzlich und ganz unvermutet sprangen drei Gestalten zwischen den Bäumen hervor. Sie sahen wie Könige aus. Der Mann zuckte erschrocken zusammen und wollte sich aus Ehrfurcht und Hochachtung bis zum Boden verneigen. Aber es waren gar keine Könige. Als seine Stirn die feuchte Erde des Weges berührte, fielen drei Masken vor seine Nase. Ein Mann, eine Frau und ein Huhn kamen zum Vorschein. Der Mann gab dem Erschrockenen einen Kuss. Die Frau lachte ihn aus, das Huhn pickte ihm kräftig in den Fuß und so war der Spaziergang zu Ende. Kunststück. Ein Mensch, um zu beweisen, dass der Magen samt Speiseröhre durchaus imstande wäre, entgegen den Gesetzen der Schwerkraft zu funktionieren, soll damit begonnen haben, auf dem Kopf stehend das Zu-sich-Nehmen von Speisen zu trainieren. Bald hätte er es fertiggebracht, mit blutunterlaufenen Augen und in der Luft zappelnden Beinen, drei Schnitzel nebst einer beträchtlichen Flasche Weines in dieser unbequemen Lage zu vertilgen. Dass man mit solch zweifelhaften Kunststücken auf der Welt berühmt werden kann, liegt auf der Hand. Nun musste er immer auf dem Kopf stehen und essen. Was soll ich tun? Fragte er einmal zwischen dem Schmatzen seiner Kauwerkzeuge und dem verzweifelten Würgen seiner Speiseröhre. Ich könnte aufhören, aber dann würde mich niemand mehr bewundern. Das war sein Schicksal. Und sicherlich wäre er bis zu seinem fernen Lebensende in dieser unangenehmen Position verharrt, hätte ihn nicht ein gütiger Mechanismus der Natur so dick werden lassen, dass er eines Tages von seinem bedrückten Kopf herabfiel, sich das Genick brach und augenblicklich daran verstarb. Das garstige Kind. Das Kind. Ein böses, garstiges Kind hatte etwas verbrochen. Das Kind saß am Straßenrand und spielte. Es genügt zu wissen, dass es die gerechte Strafe der Eltern nur allzu sehr fürchtete. Die Sonne blitzte, so sehr, dass es sich schließlich träge blinzelte das Kind gegen das Licht. Lieber Gott, bat es in seiner Verzweiflung. Feine, hohlwammige Gestalten schwebten vorüber. Ich will so klein werden, dass ich mich in aller winzigsten Winkel der Erde Zigarettenrauch an der Nase. Schnurstracks schnurrte das ohnehin schon winzige Kind Wortfetzen zusammen. Flatterten sein Hemd dünnen flatterte Lippen. In der Luft und das wie ein Kind juckendes Staubkörnchen es hatte fiel zu staunen. Es durch die Röhre eines Hosenbeines. Hüstelnde Münder hurtig und rührselig schnüpfelnde Nasen Fußboden. Schwankten vorbei. Manche Träne fiel nur? Zu Boden. Wo bist du nur? Und einiges Gelächter durchschnitt die Luft, riefen die Eltern. Das Kind träumte von der Stadt. Immer tiefer drang es auf den Straßenrand zerquetschte Katzen, bis es sich endlich ganz in dunklen Ecken saß man und trank. Sich zum ersten Mal dreimal am Tag musste man sich die Nase putzen. Um die Ohren wackelten mechanische Geräusche. Wohnte aber gerade in dieser Ecke. Sprang übereinander her, steckte sich die Zunge in den Rachen. Das Kind erblickte sie und wurde fuchsteufelswild. Das Kind erwacht. Wenn ich schon nirgends richtig allein sein kann, geworden, rief es mit zornesrotem Gesicht, selbst dann größer. Will ich auch wieder größer werden. Oder gar erwachsen. Dabei stapfte es ein paar Mal auf den Boden. Der Zukovic. Der Zukovic. Die Mieter treffen sich im Treppenaufgang. Ja, der Zukovic. Tüten werden nicht abgestellt. Nicht allein, dass man in so einem Hause wohnt. Die Köpfe geschüttelt. Nicht allein, dass man die Toilette mit jemandem teilen muss, den man nicht mag. Ja, der Zukovic. Und nicht allein, dass einem das ganze Elend ohne dies bis zum Hause und zu den Ohren schlägt. Nicht allein, dass man allem am liebsten nur noch den breiten, gleichgültigen Rücken geht. Man muss es sich auch noch anhören, im gesamten Hinterhof. Wenn man auf dem Abort sitzt oder in der Stube, die Treppen hinabsteigt oder nach Hause kommt, immer und überall ist der Zukovic. Bis vor kurzem hat er sich noch rasiert, das macht er nicht mehr. Kein Finger wird gekrümmt, man schaut sich die Gardinen an, als wäre so ein Hof nicht traurig genug. Und wieder beunruhigt er das ganze Haus. Was macht er denn? Er spielt Ziehharmonika. Oder er übt. Aber wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. Aber wie schlecht, wie schlecht. Er spielt Ziehharmonika. Man ahnt, was mit so einem los ist und fragt sich leise, wann bringt er sich endlich um? Der Traum der Kröte. Der Traum der Kröte. Die Kröte träumte, sie wäre ein Mensch. Das war komisch. Sie träumte, sie hätte spitze Ohren und eine schwarze Nase, die bis zu den Kniekehlen reichte. Ach, der Kopf war viel zu groß und die Beine zu kurz. Der Körper glich dem eines Mopses, was selbst für den Traum einer Kröte sehr außergewöhnlich ist. Und auf der Stirn, oh Lächerlichkeit, trug sie einen Hut, der doppelt so hoch wie das gesamte Krötenmenschlein war. Im Ganzen gesehen reichte es nicht einmal über ein Gartentor. Das war weniger komisch. Schnell wachte sie wieder auf. So ein Dreck, quakte sie. Was man auch alles träumt. So ein Dreck. So ein Dreck. Eine seltsame Geschichte. Eine seltsame Geschichte der Griechen ist die von Pygmalion. Pygmalion war ein netter junger Mann. Eines Tages beschloss er, Künstler zu werden, und er war von da an nur noch mürrisch und verdrossen. Es ist aber auch möglich, dass er das schon vorher war und dann erst lange danach beschlossen hat, ein Künstler zu werden. Wie gesagt, es ist eine seltsame Geschichte. Nun, er riegelte sich in sein Zimmer ein und begann zu arbeiten. Das Kunstwerk entstand. Und als es fertig war, da war es ein Mensch, gar lieblich und hold. Was aber war mit Pygmalion? So schön nun sein Werk, so hässlich war er geworden. Ein paar ehrenwerte Damen kamen, um bei Pygmalion vorbeizuschauen. Wie entzückt waren sie beim Anblick des wunderschönen Wesens und wie entsetzt beim Anblick des ekligen, widerwärtigen, abgrundtief hässlichen Frosches. Noch entsetzter waren sie allerdings, dass dieses Ungeheuer auf dem so unschuldigen Geschöpf hockte. Da rafften die Damen ihre Röcke, denn die Musen waren arge Putzweiber geworden, steckten sich die Haare hoch und jagten das Krokodil, das sie für Pygmalion hielten, zum Nil hinaus. Aber den Nil gibt es doch gar nicht in Griechenland. Da sieht man, wie seltsam diese Geschichte ist. Am besten, wir vergessen sie gleich wieder. Der schlechte Seher. Der Seher ging durch die Straßen. Ich bin der Seher. Alles lachte. Ich bin der Seher. Und seine Schritte trugen einen schmalen Schatten die Häuser entlang. Ja, was siehst du denn? Ja, was siehst du denn? Riefen die Menschen. Alles. Alles, schrie der Seher. Und sein Schatten gab der Mauer einen Tritt. Schließlich wurde es Silvester und der Seher lief noch immer umher. Sehr, sehr frotzelten die Erwachsenen und die Kinder spuckten ihm hinterher. Sag, was bringt das neue Jahr? Nichts. Der Seher schwieg. Dann sagte er trocken, den Untergang. Über so eine Antwort konnte man nur lachen. Erstens, weil jedermann auf den Untergang gefasst war. Zweitens, bedarf es zu so einer Vorhersage überhaupt keines besonderen Talentes. Und drittens, glaubte man deshalb auch gar nicht mehr daran. Der Seher bekam eine hohe Zipfelmütze verpasst und eine schnapsrote Nase. Eine Schelle klingelte jämmerlich um seinen Hals und große Schuhe, über die er beständig stolperte, zierten seine Füße. Als das Jahr vorüber war, war die Welt noch immer nicht untergegangen und der Seher musste sein Versagen einsehen. Vor Scham starb er. Nichts habe ich gesehen, nichts, schimpfte er kurz vor seinem Tod. Man sollte jedoch nie auf sich selbst schimpfen. 2 Jahre später ging die Welt tatsächlich unter. Zu spät für den Seher. Zu spät für eine Vorhersage. Obwohl manche meinten, dass der Untergang nie zu spät kommen könne. Kurze Biografie einer Riesin. Glas füllte die Lider beim Blick in die Ferne, der die Gegebenheiten so himmelhoch überragte. Alles um sie geriet ins Kleine. weil sie so groß war. In der Tat überragte sie 23 Gebirgsketten, mehrere Hauptstädte und mindestens 5,5 Imperien. Staatliche Zahlen, die allerdings ihre Bekümmernis ins Unermessliche trieben. Daher ein Gutteil des Ausmaßes ihres romantischen Gemütes. Sie wandte sich von der Veranda und blickte zurück ins Innere, direkt auf ihre Geburt. Gebleichtes Leinen und Blut, danach unaufhaltsames Wachstum der Welt, der Dinge um sie herum, aber ins Kleine. Mama, sagte sie. Mama war eine kleine Gondel aus Email, die auf Brusthöhe hing. Das ist Mama, sagte der Papa und gab der Gondel einen Stups. Angesichts der Mama musste ihre Größe verwundern. Papa selbst war weniger auffällig. In einer Stube des hinteren Teils des Hauses verborgen, kündigte ein Klappern und Ächzen sein Nahen. Er seufzte und stöhnte in einer langen, melancholischen Tönung. Selten sah sie ihn, oft nur zumal. Man traf sich in einem hellen, leicht überfüllten Raum. Willfährige Boten hatten serviert und sogleich sich ins Unsichtbare zurückgezogen. Papa klapperte mit dem Geschirr. Er aß wenig, und was er aß, fiel ihm meistens wieder aus dem Mund. Er nahm einen Schluck Wein und spuckte ihn auf den Teller. Groß war seine philosophische Abscheu. Dass er verdaute, schien ein Wunder, aber angesichts der fehlenden Kabinette ohne jeglichen Beweis. Es gab Wichtigeres. Papa redete wenig, und wenn, nur in der dritten Person. Eine seiner Eigenarten war diese, die bis ins Unpersönlichste getriebene Redeweise. Davon war nicht viel zu halten. Es blieb bei 1, 2 Andeutungen, die den Ablauf der Zeit markierten. Danach erhob er sich unter Klappern und Flügelrauschen und stolzierte in die Unerreichbarkeit seiner Studien davon. Kind, Kind, murmelnd. Sie, die Riesin, wunderte sich nicht viel. Ihre Nase hatte die Größe eines Turmes, aber manchmal, in Momenten der Trauer, hätte ihrem Wesen der Schatten eines Schneckenhauses gereicht. So kam es ihr vor. Gespenster jagten durch ihr Gehirn. Die große Angst vor der Höhe, die sie wegen ihrer alles überragenden Größe befiel, beschränkte den Atem, die Aufnahme von Luft. Lieblingsspielzeug waren und blieben einfache kubische Formen oder auch Formen von geometrischem Grundriss, die auf der zweiten Ebene in größter Unregelmäßigkeit auswuchsen. Da sie die meiste Zeit auf der Veranda stand und den Blick entgleiten ließ, gebrauchte sie diese Ablenkung nicht oft. Sie versenkte sich in das Außen und schwieg. Oft sagte sie, ich bin eine Riesin. Dann streifte ihr Blick einen Stern und es wurde Nacht. Beinahe hätte sie sich wie eine Königin gefühlt. Allein ihrem Gefühl fehlte das Unten. Der Himmel war zu haltlos zur Residenz. Papa klapperte zwischen seinen Büchern. Die Mutter schimmerte mild in ihrer Gondel. Die Riesin lehnte sich noch weiter hinaus. Sie schwieg. Wirklich. Denn im Augenblick betrachtete sie nichts als ihr Gesicht. Warum nur hatte man die Fenster zugemacht? Fragte man sich. Das war ein merkwürdiges Hotel. Durch die Gänge knallte der Wind mit den Türen. In der Hotelbar gab es trockene Drinks. Und aus den Musikboxen brach eine stumm gewordene Musik. Unsichtbare Tanzpaare wogten in staubigen Schuhen über das durchsichtige Parkett. Und ein klirrendes Lachen rollte die Decken entlang. Es gab noch Etagenbäder. Das sagenhafte Gelächter der Glücklichen von früher. Verschüttete Flüssigkeiten bildeten dunkle Flecken. Man konnte sich sogar noch gut an das zerstreute Knallen der Sektkorken erinnern. Es war sowieso noch alles da. Silbernes Besteck, grau von der Zeit. Zerbrochenes Geschirr, über das nun Ungeziefer huschte. Was schreibe ich da? Ich selbst bin nie dort gewesen. Irgendwann wurden die Fenster verriegelt. Niemand ging mehr hinein oder hinaus. Was schreibe ich da? Ich selbst bin nie dort gewesen. Irgendwann wurden die Fenster verriegelt. Niemand ging mehr hinein oder hinaus. Planloses Schweifen der Gedanken, der Blicke auf der Suche nach einem Zentrum, einem Punkt. Es tut Not, etwas zu erfinden. Wozu? Zu nichts. Zur Überblendung, etwas entwickeln. Eine neuartige, einzigartige Idee. Keine Übertreibung, dafür gründlich, unaufhebbar, grundlos. Das wäre etwas. Etwas sollte es sein. Irgendwas, es müsste kommen. Von ganz alleine sich aufdrängen, ins Blickfeld geraten, rollen, lautlos sich auf einen zubewegen. Genau das, wenn es rollen könnte. Das wäre schon einiges. Ein Stift. Ein Ball. Irgendwas. Etwas. Das wäre es. Eine Tasse. Ein Spiegel, zerknülltes Papier. Na, ist zu harmlos. Zu kompliziert, leicht metaphysisch. Ein Spiegel. Zerknülltes Papier. Ja, zu harmlos. Zu kompliziert. Es darf nicht lang warten. Es darf nicht zuerst Interesse gewinnen und es dann enttäuscht gegen Langeweile eintauschen. Es dann enttäuscht gegen nicht das, nur nicht. Nicht das, nur nicht. Etwas, das unmöglich existierte? Nein. Unmöglich. Woher nehmen und nicht stehlen? Also doch etwas Harmloses. Etwas, dessen Harmlosigkeit auf den ersten Blick erkenntlich wird. Sehr genau und gut, vielleicht ein Haar oder ein Stück ausgebrochener Zahn. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Gar nicht. Zu organisch. Organisches gilt es zu vermeiden. Der Charakter wäre von vornherein in Zweideutigkeiten festgelegt. Oder eine Garnrolle? Eine Garnrolle wäre nicht übel. Manch einer breche bei einer Garnrolle ein garstendes Gelächter aus. Aber halt. Dabei dürfte es nicht bleiben. Eine Garnrolle als Witz führte das hin, nirgendwo hin. Jedenfalls nicht weit. Kurzes Gelächter. Dann wieder Schweigen. Was wäre gewonnen? Nichts. Garnrolle. Schon das Wort klingt sympathisch, durchaus. Aber die sachliche Bearbeitung, Begründung, Zeremonie, vielleicht sogar Ritual. Zu all dem braucht es einen Plan. Einen Plan von Meisterhand. Ohne diesen Plan wäre die Idee gänzlich ohne Wirkung und die Garnrolle somit bedeutungsloser. Ohne Plan bliebe außer der Garnrolle nichts und das wäre zu wenig. Die Garnrolle steht demnach nur als Anfang, als Doppelpunkt sozusagen zu einem Plan oder... Oder an dessen Ende. Es bleibt eine Frage des Standpunkts. Wäre dies eine Bedeutungsfrage? Wohl kaum, denn Anfang und Ende kann man kaum Bedeutung beimessen. Eher schon im Zentrum. Dem Zentrum des Plans oder des Gedankens, wo immer das auch sei. Natürlich. Nach einigem Überlegen wäre auch dies zu kurz gegriffen, viel zu kurz. Als hätte man geistig nicht einen langen Arm, erbärmlich wirklich, aber... Die Meisterhand. Ja, da ist sie, das ganze Ausmaß der Bedeutung, die... Meisterhand. Da liegt der Hase begraben, oder die Garnrolle sozusagen. Die Garnrolle als Hase liegt... In der Meisterhand begraben, sehr komisch. Es wird noch komischer, zurück zum Plan. Der Plan wäre selbstredend das Wichtigste. Nur der Plan, weder Anfang noch Ende, noch irgendein Zentrum, sondern der Plan. Einzig und allein der Plan... der den Hintergrund der Garnrolle abdeckt. Darüber lohnt es sich zu reden. Ein wunderbarer Plan, an dem nichts als eine Garnrolle gewissermaßen das Produkt seiner Unsichtbarkeit winkt. Idioten. Es ist besser, sagte jemand einmal, und damit habe ich genügend darauf hingewiesen, dass dieser jemand nicht das Geringste mit mir zu tun hat. Worauf ich dieser jemand also. Er sagte, es sei besser, auf einem Fleck dieser Erde zu verharren und zu warten, und wieder bis man gleich und wird umfällt, durch Gänge und Räume, dafür durch aber weiß, wo man steht, als wie so mancher rast und ruhelos um die Erde zu eilen, umher nach sehr verwundert und zutiefst verzweifelt den einstigen Fleck, von dem er ausgegangen, nicht mehr zu finden, und zu eilen, getrieben, gehetzt von der vermeintlichen Hoffnung der trügerischen Illusion, diesen einstigen zu können. Die Umgebung der Welt. Musikalische Hörspiele für einen Sprecher, Sänger und kleines Orchester. Zu Geschichten von Eberhard Bechtle. Von Christine Nagel und Gerd Bessler. Realisation: Christine Nagel und Gerd Bessler. Darsteller: Stefan W. Kurt. Komposition: Gerd Bessler. Produktion, Autorenproduktion 2007-2008. Worauf ich zum Schluss noch versetzte, wie aber sollte man enden, wenn man nicht einmal einen Anfang hat? Hören Sie nun ein Essay von Bettina Augustin zu Eberhard Bechtle. Als Eberhard Bechtle 1986 im Alter von 26 Jahren starb, hinterließ er ein umfangreiches literarisches Werk, das zum größten Teil unveröffentlicht und nur einigen Freunden bekannt war. 3 Romane, 2 Theaterstücke, ein Hörspiel und zahlreiche Gedichte sowie rund 50 von ihm so benannte Mikrogeschichten. Ein Auszug aus dem Roman Asphyxie war 1984 in der Zeitschrift Klappentexte veröffentlicht worden. 3 Jahre nach Eberhard Bechtles Tod druckte die Literaturzeitschrift Akzente 6 seiner Mikrogeschichten. 1991 erschien im Marburger Verlag Basiliskenpresse unter dem Titel »Die Umgebung der Welt« ein Buch mit einer Auswahl seiner Mikrogeschichten, das vorläufige Ende eines Autors, der gerade erst an die Öffentlichkeit getreten war. Eberhard Bechtle wurde am 22. Dezember 1959 geboren. Er wuchs auf in Wildbad im Schwarzwald, wo seine Eltern eine Konditorei und ein kleines Hotel betrieben. Im Alter von knapp 20 Jahren ging er nach Berlin und studierte dort an der Freien Universität Literatur, Philosophie, Geschichte und Religionswissenschaft. Als er schon wusste, dass er Leukämie hatte, ging er 1985 nach Paris, dann nach München, wo seine Krankheit endgültig ausbrach. Es folgte eine Odyssee durch Kliniken in München, Paris und Berlin. Aber auch eine Chemotherapie konnte ihn nicht mehr retten. Eberhard Bechtle starb am 30. August 1986 in Berlin. Auf seinen Wunsch hin wurde er in Sizilien begraben. Einige seiner Mikrogeschichten, die in den Jahren 1982 bis 1985 entstanden sind, hat Eberhard Bechtle an Tageszeitungen und Literaturzeitschriften geschickt, ohne Erfolg. Die Zeit, die ihm blieb, war von gnadenloser Endlichkeit. Dieses Wissen war nicht der Anlass zum Schreiben, aber es hat die Physiognomie seiner Texte durchdrungen, die dabei nichts weniger als lamoyant sind. Eher von einer bedrückenden Leichtigkeit, die es schwer macht, ihr Gewicht zu fassen. Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist in den Geschichten literarisch verarbeitet als Frage nach dem Phänomen Raum und Zeit, dem Älterwerden. Das Bewusstsein, an einer Grenze zu leben, macht den Blick frei für die Imagination einer anderen literarischen Welt, in der die Naturgesetze gewissermaßen außer Kraft gesetzt oder auf den Kopf gestellt sind. In »Das Kunststück« versucht ein Mensch zu beweisen, dass seine Verdauung auch entgegen den Gesetzen der Schwerkraft funktioniert. Im missratenen Märchen pflegen die Bewohner einer Stadt auf den Händen zu gehen. Die Riesin in der kurzen Biografie einer Riesin, dem vielleicht hermetischsten dieser Texte, sprengt in ihrer unvorstellbaren Größe alle Dimensionen des Raumes, aber manchmal, in Momenten der Trauer, so heißt es, hätte ihrem Wesen der Schatten eines Schneckenhauses gereicht. Die Relationen sind auseinandergeraten, eine grenzenlose Leere tut sich auf, eine unermessliche Traurigkeit und Heimatlosigkeit. Die Figuren in den Mikrogeschichten sind Entwurzelte, Außenseiter, Randfiguren, anormale Gestalten, Riesen und Zwerge, denen auf Erden nicht zu helfen ist. Aber eben weil ihnen nicht mehr zu helfen ist, können sie manchmal die ganze Schwere von sich abwerfen. Leichtfüßig und verspielt kommen sie daher, und die Texte, in denen sie sich bewegen, atmen dann eine Leichtigkeit und Unbefangenheit, wie sie nur Kindern und vielleicht Narren zu eigen ist. Der Text »Die Idioten« ist ein einziger langgezogener Satz, dessen atemloser Rhythmus das Umhergetriebensein, von dem hier die Rede ist, dem Gestus der Sprache förmlich einverleibt hat. Ein paradiesisches Päuslein findet der Mensch nur an seinem verlorenen Ursprung. Dem Umhergetriebenen ist es nicht vergönnt. Das Schluchzen ist die Melodie von Walsers Geschwätzigkeit. Dieser Satz Walter Benjamins über die Prosa von Robert Walser trifft auch den innersten Kern der Mikrogeschichten, in denen das Witzige und das Traurige, das Leichte und das Schwere untrennbar verbunden sind. Und wie bei Walser ist die schwebende Leichtigkeit, mit der hier die tiefgründigsten Fragen verhandelt werden, die Frucht eines sehr ernsthaften Spiels, eines Ringens um Sprache, das am Abgrund der Wortlosigkeit steht. In wenigen Jahren hat Eberhard Bechtle ein erzählerisches Werk geschaffen, das nicht zur Reife gelangen konnte und notwendig Fragment geblieben ist. Seine Mikrogeschichten aber sind ein literarischer Mikrokosmos von bestürzender Welthaltigkeit, in dem er ein ganzes Spektrum von Ausdrucksformen, das Lyrische und das Theatralische, das Epische und das Dramatische, auffächert und dabei einen ganz eigenen Ton gefunden hat. Sie hörten ein Essay zu Eberhard Bechtle von Bettina Augustin. Es sprach Frauke Pohlmann. Produktion Deutschlandfunk 2008. Eberhard Bechtles Mikrogeschichten erschienen 1991 im Verlag Basiliskenpresse unter dem Titel Die Umgebung der Welt, herausgegeben von Bettina Augustin.